Cordelia? Sagen Sie mir, was es ist, Herr Doktor. Seit ich in diesem Konzert die Klänge eines Waldhorns vernahm, hervorgerufen durch 5 äußerst bewegliche Finger und einen Mund, der mich an das aussterbende Wort »lieblich« denken ließ, beobachte ich eine Tendenz meiner Mitmenschen, sich ins übernatürlich Große zu verlängern. Bei mir hingegen sehr starke Erdanziehungskraft, Neigung zur ganzkörperlichen Bodenhaftung. Beginnende Entenkrankheit Panpygoptosis. Die Symptome sind in Professor Steiß grundlegender Abhandlung trefflich beschrieben. Unaufhaltsame Schrumpfung der Oberschenkel, an deren Stelle die allmählich kniewärts wandernden Hinterbacken treten. Zugegeben ein etwas peinlicher pathologischer Zustand, den aber nur einige Pedanten als bittere Laune der Natur beklagen. Ansonsten weder ansteckend, nicht vererbbar, schmerzlos und unheilbar. Sagen wir eine Variante des uralten Non me rebus sit mihi res. Ohne weiteres Quid pro quo, Doktor, wie ließe sich diese Laune der Natur etwas weniger bitter gestalten? Vermeiden Sie unnötiges Treppensteigen. Erfreuen Sie sich am Anblick der Giraffen im Zoo. Und suchen Sie so bald wie möglich die Sprechstunde von Professor Cleary auf. Die geschilderten Symptome waren die vorsichtige Umschreibung meines Seelenzustands nach meiner Begegnung mit Cordelia und ihrem Waldhorn. Im Grunde war ich seitdem nur noch mit der Frage beschäftigt, wie sich ihr steinhartes Herz zu jenen 15 Minuten erwiderten Kurzschlusses erweichen ließ, nach denen mir kein Einfall der Natur mehr die Laune hätte verderben können. Anders gesagt, dafür wäre ich selbst im Watschelgang auf Giraffenjagd gegangen. Nur die Überweisung an Professor Cleary gab mir zu denken. Du willst zu Cleary gehen? Steht's denn so schlimm? Es liegt ganz bei dir. Ach, schau, Koriander. Wenn man Kinder haben möchte, die in gesicherten Verhältnissen aufwachsen sollen, wem würdest du deine Eizellen zur Verfügung stellen? Einem mittellosen Hypochonder, der nichts zu vererben hat, außer seiner Kurzsichtigkeit? Sie dachte praktisch, sie dachte geradeaus. Zusammen mit ihrem Liebreiz war das ungefähr der grausamste Einfall, den die Natur haben konnte. Nun sag nicht wieder meine arme Seele. Das ist nicht die Eintrittskarte für mein Ovarium. Sie dachte so geradeaus, dass eine Revolverkugel dagegen in Sinuskurven flog. Dass du allerdings zu Cleary gehen willst. Könnte nützlich sein, etwas zu lernen. Zum Beispiel, wie man seinem Herzen befehlen kann, nach Belieben stillzustehen. Woran misst Cleary seine Erfolge? An der Sterblichkeitsrate seiner Patienten? Am Vorher-Nachher-Effekt. Vorher Morbus Pampygoptosis, nachher Oberschenkel am alten Platz. Übrigens habe ich einen neuen Job. Oh, Musikprofessor nach Bundesangestellten-Tarif? Als Hilfsbibliothekar in der städtischen Krankenhausbücherei. Ich werde den ganzen Sommer nicht da sein. Hab gerade für eine Saison bei der Kurverwaltung von Bad Münstereifel unterschrieben. Waldhorn in einem Kurorchester? Die Gäste in Bad Münstereifel sind allgemein etwas schwerblütig. Die Quellen dort sind stark eisenhaltig. Nummer 22. Um ehrlich zu sein, die Krankenhausbücherei lag einige Stockwerke höher. Aber mit der Anatomie im Keller hatte sie etwas gemeinsam. Ein Klima gesammelter Ruhe. Und da oben keine Stelle frei war, hatte ich mit dem Souterrain vorlieb genommen. Neuzugänge letzte Nacht? Nummer 22 bis 27. Hm. Mäßiges Nocturno. Mögen Sie Phil Collins? Ich werde nie verstehen, was das Dionysische an entzündeten Stimmbändern sein soll. Nehmen wir uns Nummer 24 vor. Elektrosäge? Skalpell? Nicht so eilig. Genießen Sie Ihren Blick in die Zukunft. Nummer 24, ein erstaunlich gut erhaltenes männliches Exemplar fortgeschrittenen Alters, lag friedlich in seinem Aluminiumbett und wartete auf die weniger friedliche Hand des Pathologen. Nicht die ganze Zukunft, für den Fall, dass Sie religiös sind. Weniger religiös als verliebt. Oh, Sie legen Wert auf Nuancen. Ach. Ach. Na, dann wollen wir mal etwas Licht in das Dunkel bringen. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Die größte Belohnung aller Zeiten ist noch nicht geholt. Er meinte die 1 Million Pfund, die ein englischer Exzentriker vor 100 Jahren dem versprochen hatte, dem es gelänge, den Sitz der menschlichen Seele zu lokalisieren. Aber auch Nummer 24 half uns nicht weiter und begnügte sich damit, das Geheimnis seiner Todesursache im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht zu bringen. Eine Leber so schwer und satt getrunken wie ein alter Badeschwamm hatte das Herz erdrückt. Ich fühle mich geschmeichelt, aber Sie können sich jetzt wieder aufrichten. Ich stehe ganz normal. Oh. Genau. Ich habe schlimmere Resultate gequälter Liebe gesehen. Danke, Professor Cleary. Lieber Freund, wir lechzen nicht ungestraft nach der Berührung von 10 musikalischen Fingerspitzen. Und wäre es nur ein Finger? Ich höre also? Weiblich, die einzige Gestalt in einer formlosen, leeren Wüste. Wollen Sie mich in Versuchung führen oder sind wir mitten im Problem? Erschwerend kommen die Tonschwingungen eines Waldhorns hinzu, samt ihren Echo-Vibrationen in einem bestimmten Bereich. Koronal? Abdominal. Wir wissen. Kleiner musikalischer Vorgeschmack auf etwas tiefergehende Erschütterungen. Hören Sie jetzt gut zu. Lieber, was versucht Ihnen Mozarts Königin der Nacht mitzuteilen? Eine Art Triumph. Klingt irgendwie triumphal. Siegesgewissheit, Eroberung, Erfüllung. Die in eine Perlenschnur von Lustschreien geknüpfte Erfüllung. Musikalisch überhöht. Probieren Sie es. Bitte? Schreien Sie Ihren Triumph hinaus. Stellen Sie ihn sich wenigstens vor. Hören Sie, Professor Cleary, sind Sie sicher, dass Mozart die richtige... Ich verstehe. Sie wollen es nicht. Sie wollen die Erfüllung nicht. Eine meiner Lieblingsbaumhöhlen. Ich brauche einen Übungsraum. Eben. Die Erzeugung romantischer Gefühle ist eine Folge der richtigen Atemtechnik. Mein erster Atemzug auf dieser Welt beraubte den Gynäkologen seines Haarteils. Meiner soll dem menschlichen Ohr nicht vernehmbar gewesen sein. Warum plötzlich atmen, wenn ich es vorher auch nicht musste? Seltsame Vögel in der Weide. als ob ich dir je Hoffnung gemacht hätte. Dabei finde ich dich nett. Nett ist Hundeleben, ohne die Vorrechte eines Hundes. Was ist deine Steigerung zu nett? Schau, Koriander, nett ist bei mir nett und keine Probezeit mit Hoffnung auf später. Muss an die eigenen Chancen denken. Das Kurorchester von Bad Münstereifel, sagte sie noch, sei die musikalische Avantgarde der deutschen Bäderlandschaft. Gastspiele in Montecatini und Marienbad. Und der Dirigent habe sich persönlich für sie eingesetzt. Cleary empfing mich in einem abgedunkelten Raum, in dem einige Räucherkerzen die Illusion spiritueller Innenarchitektur erwecken sollten. Ein alter Meister aus Nirbuddha sagte einmal zu mir, Cleary, alle Abkürzungen auf dem Weg von der Gebärmutter zum Krematorium führen über unsere Drüsen. Ich überprüfte daraufhin die durchschnittliche Lebenserwartung von sexuell abstinenten Geschöpfen wie Päpsten, Eremiten, Dalai Lamas und Yogis und kam zu dem Ergebnis, ein Plus von circa 11 Jahren gegenüber dem sexuell aktiven Rest, und zwar bei besserer geistiger Gesundheit. Ich erwähne das nicht, um Sie zu entmutigen, aber was würden Sie vorziehen? Nicht geliebt zu werden oder offensiv gelebte Enthaltsamkeit? Was gibt's Neues von Cordelia? Gestern unterwarf ich mich einer Prüfung. Wollte sehen, ob ich dem internationalen Kammerton eines Waldhorns mit 435 Doppelschwingungen pro Sekunde im Resonanzboden einer Baumhöhle widerstehen kann. Und? Widerstandskraft ist eine Sache, Priapismus eine andere. Sie wollen sagen, in Wahrheit haben die Sirenen nicht gesungen, sondern Waldhorn gespielt. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ein Weidenzweig. Es wird Sie nicht überraschen, an welcher Stelle er plötzlich hervortrieb. Die gute alte Silberweide. Ein besonders sensibler Lippenblütler. Professor Cleary, warum unter Millionen Doppelschwingungen diese eine? In der Tat, einige Kollegen sind der Meinung, bei Zweien oder Dreien ließe sich Liebeskummer ökonomischer gestalten. Was für ein blitzblanker Morgen. Meine Wohnung ist mir um diese Jahreszeit zu heiß. Nach einem langen, kühlen Schlaf mit ruhigen Nachbarn wären Milch, Kaffee und Brioche nicht unwillkommen. Für mich bitte Espresso. Und das Feuilleton. Aber nur das Überregionale. Die klimatischen Verhältnisse in Mitteleuropa schienen nicht mehr so, dass man eine freundliche Einladung in ein Kühlfach abschlug. Außerdem, du hast dich schon lange nicht mehr in der Bücherei sehen lassen. Systematik und Gedächtnis machen die gute Bibliothekarin aus. Aber es stimmte, bevor ich Cordelia kennenlernte, waren mir die Lesestunden mit Jenny die schönste Abwechslung zur Arbeit hier unten. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Wir haben nur miteinander geredet. Über dich. Vor sehr verschwiegenen Zeugen. Jenny, fällt dir nichts an mir auf? Nein. Du siehst etwas blass aus. Eine Art bodenorientierter Körperhaltung? Mit einigen isometrischen Partnerschaftsübungen, du weißt schon, schaukeln, Rücken an Rücken, hätten wir das hingekriegt. Ich weiß es. Mein größtes Problem sind die sogenannten praktisch denkenden Menschen. Es ist ja nicht so, dass ich wirklich in dich verliebt gewesen wäre. Eigentlich fand ich dich eher rührend. Endlich die Steigerung zu nett. Rührend, putzig, niedlich, kleiner fester Hintern, anziehender Körpergeruch. In den besten Momenten durchaus solitär. Also wozu unsere Lesestunden aufgeben? Weiß ich selbst nicht. Oh, natürlich. Der Mensch trägt in sich eine Sehnsucht nach dem Unbegreiflichen. Cleary meint, es gibt keine Gesunden. Nur Leute, deren Krankheit noch nicht erkannt ist. Oh Gott, Cleary. Wenn der nicht weiterkommt, greift er zum chirurgischen Besteck. Unsinn. Er schwört auf Zwerchfellatmung. Also, was ist? Ich denke mal, wir haben noch viel Zeit. Schwerer Irrtum, ich weiß. Eines Morgens wachst du auf und siehst den größten Feind im Spiegel. Ich fühle mich sehr glatt und fest heute. Was meinst du, wie groß ist das bronchiale Fassungsvermögen einer Koloratursopranistin? Sabbelfreier. Er ruft die Königin der Nacht und will nur reden. Psst. Jenny hat einen sehr leichten Schlaf. Die da träumt ihren eigenen Traum. Kollege Tamino bei der Arbeit. Wenn du dein Unbewusstes kontrollieren willst, du Anfänger, musst du den alten Peinsack Sarastro rufen. Der ist für Triebzensur zuständig. Willst du wissen, was Jenny jetzt gerade macht? Eigentlich wollte ich nur wissen, was in dir vorgeht, wenn, vulgär gesprochen, ein absolutes, dreigestrichenes C die Membran über deinen Stimmritzen zum Schwingen bringt. Vulgär gesprochen? Ich habe ein Gefühl, als wäre ich bei den Affen auf Teneriffa. Ha? Das ist Bühnenjargon. Ich meinte eher allgemeinverständlich. Sag mal, schickt dich dieser Cleary? Du kennst Cleary? Oh ja, oh ja. Bis er eines Tages beschloss, gewisse Teile seines Organismus stillzulegen und durch chinesische Mondsteine zu ersetzen. Fortan erklang zwischen seinen Beinen nur noch eine Art Yin-Yang-Gebimmel. Du willst also wissen, was mich zu den Affen nach Teneriffa bringt. Gut, versuch's. Hier? Willst du lieber unten auf der Straße? Und Cordelia? Cordelia. Was unerreichbar ist, darauf brauchst du keine Rücksicht zu nehmen. Meine Chancen wären besser, sagt Cleary, wenn ich meine Membran in Richtung absolutes C trainiere. Ich sag's ja. Zum Schluss werden sie alle religiös oder polymorph pervers. Sie wacht auf. Oh, sehr heftiges Rapid Eye Movement. Was muss ich machen, damit du wieder verschwindest? Mich bringt man nicht zum Verschwinden. Sag Cleary, wir sprechen uns noch. Wir hätten nach der Oper nichts mehr essen sollen. Voller Bauch, wüste Träume. Wo waren wir stehen geblieben? In einem alten Schulheft von mir fand ich eine Notiz. Der Wald stirbt, aber wir haben ja noch das Waldhorn. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich von allen Instrumenten das Waldhorn immer am meisten gehasst. Des Lebens wundervoller Antagonismus. Irgendwie kommen wir immer dahin, wovor wir am meisten fliehen. Als der Sommer begann, fuhr ich fast jedes Wochenende nach Bad Münstereifel. Hübscher kleiner Kurort, wenn man sich alle zwei Jahre Geröll aus der Niere schwemmen muss. Im Kurorchester schien Cordelia allerdings nicht den Part zu spielen, den sie sich erträumt hatte. Dafür genoss sie die besondere Betreuung des Dirigenten. Musik. ist sehr rücksichtsvoll. Er verheizt keine Talente im normalen Spielbetrieb. Ja, Edgar ist wirklich nett. Oh nein, Koriander. Du wirst das sensible Verhalten einer musischen Autorität nicht ins Lächerliche ziehen. Im Kurpark gibt's ein paar hübsche alte Silberweiden. Danke, ich habe einen Proberaum. In Edgars Keller? Meine Schaffenskraft für eine Woche ist dahin, wenn ich mit deinem Zynismus in Berührung komme. Dirigent! Wie kann man sich ständig seiner gehobenen Arme erfreuen? Und von wegen Hilfsbibliothekar. Ich habe mir erlaubt, mal nachzufragen. Eine gewisse Jenny gab mir die Auskunft, ich sollte es 12 Stockwerke tiefer versuchen, in der Kühlkammer für gewesene Patienten. Sei nicht kleinlich, Cordelia. Literatur ist auch nicht das pralle Leben. Edgar jedenfalls gibt mir das Gefühl, Morbus, dass es Edgar. Mehr... Eines Tages wird er die Arme nicht mehr runternehmen können. Sehr hinderlich bei der Säuglingspflege. Siehst du, schon durchgeschwitzt unter den Achseln. Ja, oder? Ah, schon viel von Ihnen gehört, alte Junge. Koriander war mir bisweilen behilflich, meine Konzertausrüstung zu tragen. Sozusagen der Christophorus des Waldhorns. Ganz vorzüglich, lieber Herr Kreuzkümmel. Wir danken Ihnen. Ja, auf Wiedersehen. Kommst du, Cordelia? Ja, auf Wiedersehen. Es gab Momente, da sehnte ich mich nach Jenny. Nein, nicht nur solche. Aber selbst die schwersten Einkaufstaschen trug sie selbst. Und wenn sie ihre Handtasche noch zwischen die Zähne nehmen musste. Naja. Na? Wie war das Wochenende? Ich habe die Bekanntschaft von Herrn Edgar Axelglanz gemacht. Edgar Axelglanz... So. Woher kommt eigentlich der blöde Spruch, die Toten spüren nichts? Gibt's Erfahrungsberichte? Eine fromme Hypothese, nichts weiter. Wenn jemand nicht mehr schreien kann, bedeutet es nach medizinischer Definition nicht, dass er keine Schmerzen hat. Hältst du bitte mal den Thorax fest? Ja. Weißt du, mein Pech ist, ich bin nie über Popmusik hinausgekommen. Aha, ja. Verdammt. Lungenflügel wie nach einer Ölpest. Angefangen mit Elvis, aufgehört mit Prince. Gib mir mal schnell Kleenex, ja? Rixati, Boulez, Kage, Nono. Kleenex, ne? Ja, ja. Ja, das müsste man mögen können. Außerdem Musikprofessor sein, eine große, helle Altbauwohnung haben und Kindern keine Kurzsichtigkeit vererben. Mensch, guck dir das an. Eine Pfeilspitze. Irgendwann wird es einmal deutlich, würde Cleary sagen, dass wir in einer regressiven Phase der Gesellschaft leben. Obwohl das Ding für mich eher wie die Spitze eines elfenbeinernen Taktstocks aussah. Ich hatte jegliche Angst verloren, mich lächerlich zu machen. Meine Liebe war in eine entscheidende Phase getreten. Ein fester Charakter, eine sichere Hand, das klare Bekenntnis zur Würde des Mitgeschöpfs, auch im Tode. Die Anforderungen für eine Aufnahme sind äußerst streng. Ich würde mich zunächst auch mit der Funktion eines Treibers zufrieden geben. Die Berechtigung zum Führen eines Jagdhorns sowie die Kunst, gewisse Signale damit abzugeben, betrachte ich als zukünftige Entwicklungsstufe. Wenn Sie eines fernen Tages vor einem frisch aus der Decke geschlagenen Bock stehen, den vom Herzblut roten Tannenzweig im Knopfloch, werden Sie verstehen, warum sich in den Tönen des Jagdhorns so viel Feierliches mit Erregendem mischt. Die konzertante Verwandtschaft. Das Waldhorn ist es, was mich... Kann auch mit zivilisatorischer Tünche seine Herkunft nicht verleugnen. Das alte Horn der Heerscharen. Rolands Olifant, das die Krieger zum Kampf ruft. So, wenn Sie sich zu den Treibern begeben, denken Sie wieder an die Streubreite von Schrotflinten. Ah. Morgen ist mein Solokonzert. Edgar hat mir einen Auftritt in der kommunalen Galerie vermittelt. Die Frau des Kurdirektors stellt ihre Aquarelle aus. Was spielst du? Sonate für Waldhorn und 8 Schrotkugeln? Bist du sicher, dass alle raus sind? Schrot wandert. Gibt es Sitzkissen in der Galerie? Nächstes Wochenende fahren wir nach Bad Gastein. Eine Bädertour? Nur Edgar und ich. Manchmal spielen wir David und König Saul. Es gibt Schrotkugeln, die fahren in den kleinen Zeh und nach 10 Jahren beißt du dir damit eine Plombe aus. War König Saul nicht etwas gaga? Als David ganz jung war, hat er König Saul Musik gemacht und hat ihm manchmal seine Kopfschmerzen weggespielt. Ein großer, sorgenvoller König mit allerlei Launen und Plagen. Er hat eine Krone getragen und hat Kriege geführt und manche Gemeinheiten begangen, sagt Edgar, und ist am Ende sehr berühmt geworden. Berühmtheit plus Gemeinheit gleich Kinder mit gesicherter Zukunft. Es wird bald dunkel. Ich leg mich ins Gras und bleib so liegen. Im Grunde ist dein Kurpark gar nicht übel, wenn du dir die Gichtbrigade auf den Parkbänken wegdenkst. Wir wollen ganz langsam gehen. Das beruhigt. Für jedes gelinderte Syndrom verschlimmert sich ein anderes. Entweder vergeistigen oder krepieren, sagt Cleary. Die größte Dummheit meiner jungen Karriere, sagt Edgar. Die größte Dummheit, mein kleiner David, wäre der ganz und gar unangebrachte Hochmut, auf die Förderung durch ältere, erfahrene Kollegen verzichten zu wollen. Schau, Koriander, es gibt halt einfach Männer, die das Wort Lebensplanung nicht aus ihrem Wortschatz gestrichen haben. Im Herbst ein Auftritt beim Festival für experimentelle Kurmusik, im Winter ein Gastspiel in St. Peter-Ording und nächstes Frühjahr eine Platteneinspielung für ein Independent-Label. Zuvor jedoch buchstabieren wir Lebensplanung. L wie Libido, E wie Erotik, B wie Brunft, E wie Exzess, N wie Naturtrieb, S wie Stimulation, P wie Potenz. Freischütz gibt's in der Geriatrie. Ja, wir danken unserer noch sehr jungen, aber zweifellos recht begabten Künstlerin für ihre originelle Darbietung. Ein kleines Champagnerbuffet befindet sich an der Garderobe. Lassen Sie mich Ihren Triumph über die Widrigkeit des Lebens hören. Ich bin nicht disponiert, Professor Cleary. Seit kurzem ist mein Körper Heimstatt für einige wanderlustige Fremdkörper aus Blei. Sie sollten Ihren Siegeswillen trainieren und nicht als Zielscheibe herumlaufen. Ich komme nicht umhin, meinen Gestirnen eine gewisse Neigung zu Komplikationen vorzuwerfen. Schlechte Atmung wird es nicht gut machen. Erst recht keine krumme Körperhaltung. Sie vergessen das Schrot. Ich habe einiges an Gewicht zugelegt. Ich werde mir von der Königin der Nacht das Wort Lebensplanung buchstabieren lassen. Versteht sie es immer noch, Lilien aus ihren Achselhöhlen sprießen zu lassen? Es war dunkel. Auch roch es eher nach Fernand Branca. Die Königin der Nacht. Ihretwillen habe ich mich einmal an eine eiserne Lunge anschließen lassen, damit ich neben dem Herzschlag auch die Atmung abstellen kann. Sie sehen, am Ende aller Bemühungen steht die Amor Intellectualis, die den Unterschied zwischen einem Fußtritt und einer Liebkosung eher als kleinlich empfindet. Der Körper hat seinen Bestand, der Geist seine Schätze. Mit solcher Art Tröstung fuhr ich zu Jenny. Sie war damit beschäftigt, meine Briefe zu vernichten, nachdem sie einen Brief von mir an Cordelia entdeckt hatte, der mit den Worten begann: Liebe Cordelia, Etwas Entsetzliches ist Liebe Cordelia, etwas Entsetzliches ist geschehen. Seit ich dich kenne, spaltet sich mein Ich in einen virtuellen Teil oben und einen wirklichen unten, ohne dass mich mein ethisches Jojo im Gleichgewicht hält. Ich habe nicht einmal gewusst, dass du ein ethisches Jojo besitzt. Schau, Jenny. Einst hatte ich alles. Ein ethisches Jojo, ein paar Hinterbacken am richtigen Platz und die Gewissheit, dass Menschen, die Waldhorn spielen, im Wald zu Hause sind. Es gab oben und unten, Licht und Dunkel, richtig und falsch. Damals, vor 150 Jahren, war ein Kuss und keine über mehrere Takte gebundene Notenfolge aus einem Lago für Blechbläser. Es wird sehr heiß heute. Ist euer Kühlraum voll belegt? Ich werde dir zeigen, was ein Kuss ist, du halbgefrorenes Hasenherz. Los, Nummer 102 bis 111, neues Programm, Leute, Feuerprobe in der Kühlbox. Und wie sie alle aufsprangen von ihren Betten aus Aluminium, als ihnen heiße Mohnblumen auf den Lippen blühten. Hab's immer gewusst. Eines Morgens stehe ich hier an meinem Arbeitsplatz und alles ist ausgefroren. Soll sich irgendein anderer die Millionen von verdienen. Meine Elektrosäge schneidet auch Mortadella oder Appenzeller. Brandgeruch. Was hast du geträumt? Kann man sich im Schlaf die Zunge verbrennen? Ein Ergebnis etwas zu ekstatischer Speichelosmose. Diese Koloraturen sind nichts anderes als die akustische Abbildung vieler kleiner Flammenzungen. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Vorsicht, die Dame hat Feuer. Und Jenny hat eine Hausapotheke und darum kommen alle eines Tages zu Jenny zurück. Leben Sie wohl, Herr Kreuzkümmel. Vergessen Sie das Mehl nicht. Meine Lebensplanung sieht folgendermaßen aus. Ich stehe kurz davor, mir eine der größten Belohnungen aller Zeiten zu verdienen. Ich mache das Ding, das mein Leben beherrscht, indem es mich unausgesetzt an ein zärtliches Tremolo deiner Zunge denken lässt, zu Geld. Eine leicht verdiente Million unter örtlicher Betäubung. Der Schnitt wird von einem Fachmann ausgeführt und durfte keine wesentliche Narbe zurücklassen. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo man üblicherweise die Seele vermutet. Ein denkwürdiger Tag. Ein krönender Abschluss. Tangential zum linken Lungenmeridian. Dann 90-Grad-Winkel über den Thorax mit anschließender Aushebung des Nervus hypoglossus und Vorstoß ins Sonnengeflecht. Es kommt mir vor, als würde auch eine Säge sich freuen können. Halt! Halt, warte! Haben wir das nicht schon bei Nummer 153 gemacht? Ja. Was haben wir gefunden? Etwas Cadmium, Kalk, Methangas. Diese Leute. Was machen diese ganzen Leute hier draußen? Bei so einem herrlichen Wetter gibt es keine hässlichen Gesichter mehr. Schau, mit welcher Hingabe Edgar dirigiert. Wie er auf dem Pult steht und seine Arme hebt und eine Weile oben hält. Und wenn alles die Augen schließt, lässt er sie etwas rascher fallen und blickt in die Ferne. Und wird nicht müde, bald den einen, bald den anderen Arm wieder anzuheben. Jeder sieht, das ist ein Mensch, der kann sich Tag und Nacht seiner gehobenen Arme erfreuen. Hast du heute einen freien Tag? Die Planstelle für das Waldhorn ist gestrichen. Solange Edgar die Arme nicht lahm werden. Eigentlich war es ja gar keine echte Planstelle. Eher eine Art befristeter Zeitvertrag. Er hebt die Arme. Er schaut in die Ferne. Schau, wie seine Achseln strahlen. Du bist so gut gelaunt. Was ist los mit dir? Ich fühle mich so leicht, so befreit. Ich fühle mich nichtsnutzig, klein, unwichtig. Noch letzte Woche hat mir der Kurdirektor versprochen, der Zeitvertrag würde umgewandelt in eine Planstelle. Das Horn hätte nach Belieben der Pensionierung entgegensiechen können. Du arme Seele, du. Edgar will mich heiraten. Ein so vollkommener Mensch hat das Recht dazu. Willst du das hinnehmen? Über dem Bett hat er zwei Schlingen, damit ihm im Schlaf die Arme nicht herunterfallen. Du musst nur aufpassen, dass ihm nichts passiert, wenn ihr Kinder habt und er sich einmal zu ihm bücken muss. Es geht mir nicht gut, hörst du? Ich stehe vor Entscheidungen, die mein Leben verändern. Einen winzigen Augenblick noch und die eine Hälfte von mir wäre zur einen Seite des Skalpells gefallen und die andere zur anderen. Wie ein Buch, das aufgeklappt wird. Genau in der Mitte. Es ist ja nichts Besonderes, dass ein Musiker sein Instrument verkauft oder gegen die Wand wirft und alle Noten verbrennt und danach viel glücklicher und hübscher aussieht. Schau, Cordelia. Von nun an fehlt es mir weder an Zeit noch an Lust, unglücklich zu sein. Ich werde auf eine viel luxuriösere Weise verkommen als ein Dirigent im öffentlichen Dienst. Singen Sie, Mensch, das ganze Dasein ist Gesang, ist Einatmungsvolumen, jeder Kubikmeter ein Triumph, jeder Atemzug ein Sieg. Und wenn ich Sie eigenhändig zum Countertenor mache, Sie werden nicht länger auf Kniescheiben durch die Welt gehen. Was heißt hier Cadmium, Methangas? Glauben Sie, eine chemische Mischung könnte nicht über eine andere triumphieren? Im nächsten Jahr biete ich Partnerschaftsberatung für zwei Personen zum einfachen Preis an. Könnten Sie diese Cordelia vielleicht überreden? Schau, was für schöne Weiden am Spielplatz stehen. Am Abend ein paar Regentropfen auf der Veranda. Ich kann meine Arme in ein paar Astgabeln zur Ruhe betten. Hinter dem Kursaal entsteht das modernste Zentrum zur Behandlung der Panpygoptosis. Professor Steiß selbst wird die Leitung übernehmen. Meine Kinderwünsche werden einer gelegentlichen Tätigkeit als Musikkritikerin in der Lokalzeitung nicht im Wege stehen. So ist das nun mal, Leute. Mit dem Erwerb einer Kurkarte ist nicht das Recht auf ein Happy End verbunden. Aber für alle Neandertaler, die nicht ohne positiven Lösungsansatz nach Hause gehen wollen, der Zusammenhang zwischen der Entenkrankheit und einem Zungentremolo auf einem Waldhornmundstück ist nicht eindeutig belegbar. An Laborversuchen wird gearbeitet. Achtung! Und eins und zwei. Sie hörten Cordelia und Coriander. Hörspiel von Frank Werner. Cordelia Christiane Leuchtmann. Coriander Christoph Eichhorn. Professor Cleary Reinhard Virchow. Jenny Katja Teichmann. Edgar Christian Berkel.